ganzes Leben lang. Was haben doch die Gänse getan, dass sie so viel müssen's Leben lang? Was haben doch die Gänse getan? Was haben doch die Gänse getan, dass sie so viel müssen's Leben lang? Vertreibt man ihn das da?